Bis jetzt hatten die Comanchen noch keine Antwort gegeben. Aber nach einigen Stunden schickte Großer Donner einen Boten mit der Nachricht, dass er abermals mit uns sprechen wolle. Anscheinend waren seine Krieger ohne Ergebnis von ihrem Ausbruchsversuch durch den Kaktus zurückgekehrt, und so war der Häuptling zur Übergabe gezwungen. Ich entnahm meinen Satteltaschen die bewussten Medizinen, versteckte sie zunächst noch unter meinem Jagdrock und ging dann mit Winnetou den Comanchen entgegen. Kaum hatten wir uns gesetzt, als der Häuptling mit Apanatschka kam. Sie ließen sich uns gegenüber nieder. Der Häuptling Großer Donner hat mit seinen Kriegern gesprochen. Wir werden die Kriegsbeile begraben und mit euch die Pfeife des Friedens rauchen. Es freut uns, dass du Vernunft annimmst. Diese Vernunft wird dir auch sagen, dass ihr gewisse Bedingungen zu erfüllen habt. Old Shatterhand denkt, es mit Großer Donner ebenso machen zu können wie mit Nahle Masjuf. Ja, das denke ich. Du hast seine Medizin gehabt und ihn dadurch zwingen können, sich zu ergeben. Bei mir ist es anders. Meinst du? Lass dir sagen, ich habe aus deinem Hauptlager den gefangenen Neger herausgeholt. Uff. Habe dein Lieblingspferd mitgenommen. Du lügst. Und außerdem deine sämtlichen Medizinen. Hier sind sie. Uff. Halt, bleib sitzen oder du bekommst eine Kugel. Uff. Es sind wirklich meine Medizinen. Erkennst du nun, dass Old Shatterhand stets weiß, was er sagt? Nimmst du meine Bedingungen an? Das ist unmöglich. So werde ich zunächst deine Medizinen verbrennen und dann... Uff! Meine Medizinen. Ich muss sie wiederhaben. Du bekommst sie, sobald wir euch die Freiheit schenken, eher nicht. Wir werden sie sofort vernichten, wenn ihr versucht, euch gewaltsam zu befreien. Uff! Ich bin einverstanden. Also gut. Du bleibst gleich hier bei uns. Lieferst deine Waffen ab und wirst gebunden. Gehst du darauf ein? Ich muss, weil du meine Medizinen hast. Apanatschka kehrt zu euren Kriegern zurück und sagt ihnen, was sie zu tun haben. Sie lassen alle ihre Waffen zurück und kommen dann einzeln zu uns, um so wie du gebunden zu werden. Ich gebe den Comanchen den vierten Teil einer Stunde Zeit. Apanatschka möge gehen. Ich habe viel von Old Shatterhand gehört. Ich war dein Feind. Wenn ich am Leben bleibe, werde ich von jetzt an dein Freund sein. Du weißt, Apanatschka, das Leben ist dir geschenkt. Sollen Winnetou und Old Shatterhand von Apanatschka sagen können, er verdanke sein Leben der Angst um die Medizinen eines anderen Häuptlings? Apanatschka weiß, was er sich und seinem Namen schuldig ist. Dieser junge Krieger imponierte mir. Ein Blick in Winnetous Augen, wir ahnten beide, was er beabsichtigte. Häuptling Großer Donner machte uns keine Schwierigkeiten mehr. Er ließ sich fesseln und auf die Erde legen. Da trat der General an mich heran. Gierig ruhten seine Augen auf meinen beiden Gewehren, was ich aber leider jetzt nicht beachtete. Später sollte ich unliebsam daran erinnert werden.